herzlich willkommen zum Uncast Episode 592. Wacker, wacker, wacker. Tja, das Geräusch, weiß nicht, warum man das Geräusch von Pac-Man, der Pillen frisst, da immer wacker, wacker, wacker nennt. Keine Ahnung, vielleicht, naja, hört sich so in den Ohren der Amerikaner an, wahrscheinlich. Ja. Aber ich spreche vom OnePlus Nord 2 5G Pac-Man Edition. Die ist nämlich jetzt erschienen, die ist rausgekommen. Und ja, ich habe es ja schon letzte Woche gesagt, ein schönes Design. Da hat man jetzt auch mehr gesehen, wie das aussieht. Auf der Webseite, auf der offiziellen, ist eigentlich alles wunderbar zu sehen. Ich gehe da gerade mal hin. Also dieses OnePlus, das ist also eigentlich ein recht normales Nord 2 5G, recht normal, sage ich deswegen, weil es diese Version, also die technische Version, ja, von der Ausstattung her, in verschiedenen Ländern gab, aber nicht bei uns. Mit dieser Pac-Man Edition kommt das auch in der Ausstattung zu uns, was ich natürlich ganz gut finde. Und jetzt könnt ihr euch schon denken, ich habe eine Einladung bekommen, ich habe damit bei diesem Spiel da mitgemacht, habe eine Einladung bekommen und konnte es also bestellen. Dann gab es auch noch einen Gutschein hinzu, weil ich natürlich neu bin bei OnePlus, wenn man sich da anmeldet, ne? 30 Euro Gutschein. Zack, habe ich mir das Teil bestellt. Ihr habt richtig gehört, ich habe meinen OnePlus Nord 2 5G Pac-Man Edition bestellen. Das hat mich 499 gekostet, was ein super Preis ist bei der Ausstattung. Ja. 12 GB RAM, 256 GB Storage mit einem, das ist ja mein Liebling, ne, momentan MediaTek-Prozessor, Dimensity 1200. Ja. Und habe da einige Vergleiche schon angestellt, also ganz gut. Kann schon mit den Flaggschiffen von Anfang 2021 mithalten. Das finde ich sehr, sehr schön. Und bin dann eben jetzt kurzerhand entschlossen gewesen, jetzt muss ich das machen und fertig. Mhm. Schönes leuchtendes Teil hinten, also quasi die ganze Schale hinten an dem Smartphone leuchtet, ist nachleuchtend, das heißt, das ist nicht irgendwie elektrisch beleuchtet mit LEDs oder so, sondern das ist tatsächlich nachleuchtend, das ist, wenn das Licht ausgesetzt ist, ne? Und dann kann man das im Dunkeln, ja, kann man das da leuchten sehen. Ja, eine ganze Zeit lang, das ist ganz lustig. Hat natürlich auch ein Pac-Man hinten drauf und was da leuchtet, ist natürlich das Pac-Man-Labyrinth. Also alles wirklich sehr, sehr schön gemacht. Auch das Design, sage ich mal, über Tag, ja, also wenn es nett, wenn man das Leuchten nicht sieht, ist wunderschön gemacht mit dem Pac-Man drauf und so. Und das ganze Betriebssystem ist verändert worden, ja, sodass überall Pac-Man Easter Eggs eingebaut sind, also nicht nur Wallpapers, ja, sondern auch die Icons und so weiter und so weiter. Das ganze Gerät ist also tatsächlich mit diesem Pac-Man gethemed worden, ja. Ein Pac-Man Smartphone-Halter ist auch dabei. Ja, also auch da ist es natürlich super. Und selbst das Lade-Icon ist ein Pac-Man. Also wirklich ganz, ganz toll. Wird mit Silicon Case geliefert. Ja, und auch selbst die Verpackung und ein schönes Design. Und natürlich das OnePlus Nord 5G. Meiner Meinung nach vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ziemlich gutes Gerät, das ist mir ja auch sehr wichtig, ja, also ich habe mir ja auch kurzzeitig überlegt, ob ich mir das Pixel 6 Pro irgendwie mit Vertrag zulege, weil es auch nicht dann so teuer wäre, aber wenn ich mir das ausrechne, kommt man natürlich immer wieder auf den gleichen Preis, ja, nämlich um die 1000 Euro und das ist halt schon ein bisschen viel für die Leistung. Ich komme zu diesem Pixel ganz unabhängig von dieser Überlegung natürlich, komme ich heute auch noch zu sprechen. Es war leider keine gute Woche für Pixel-Nutzer. Ja. Dennoch halte ich das Pixel 6 für eins der besten Pixelgeräte, überhaupt nicht falsch verstehen, die bisher rauskamen. Nur halt eben preis-leistungsmäßig, finde ich, ist es halt nicht ganz in derselben Liga. Ja, auch in derselben Liga wie das Nord 5G. Natürlich, klar. Das Pixel 6 Pro ist durchaus performanter. Aber wenn ich mir die Tabelle angucke, dann liegt zum Beispiel bei Antutu diese Geräte nicht so weit auseinander. Und das ist schon ziemlich, also da würde ich mir denken, bei diesem Preisunterschied muss es eine andere Dimension sein. Ja, an Leistung ist es aber nicht. Also, okay, na gut. So, wisst ihr, MediaTek-Prozessor für mich genau das, was ich haben möchte. Ich will endlich weg von den Snapdragon, das wird jetzt auch durchgezogen. 4500 mAh Akku. Übrigens, dieser Dimensity 1200 ist etwas überarbeitet, ist also nicht identisch mit dem normalen Dimensity 1200. Der ist hier speziell für AI-Funktionen angepasst worden, überarbeitet worden. Und das sieht man auch bei den AI-Benchmarks von verschiedenen Anbietern. Da rangiert das Teil sogar deutlich vor dem Samsung Galaxy S21 Ultra. Nicht schlecht, aber das gilt natürlich nur für die AI-Funktion und was das im Prinzip dann letztendlich wirklich bringt, da bin ich ja, wenn ihr wisst, ja, AI bin ich immer skeptisch, weil meistens ist es nur Gefasel, aber okay, mal gucken, vielleicht die Nachberechnung von Fotos und Videos und so weiter, wenn das schneller geht, dann ist es auch schon mal eine gute Sache. Also 4500 mAh Akku, das sollte dann also einen Tag durchhalten, ist mit einem Super AMOLED, mit einem Fluid AMOLED Display ausgestattet mit sRGB Unterstützung. Das finde ich sehr gut. Es ist nämlich das offizielle Profil, Farbprofil, das eben auch genutzt wird. Das nennt sich auch noch, gibt es auch noch anders. Ich glaube, DCI-P3 oder sowas irgendwie in der Richtung heißt es. Wer denkt jetzt, oh, sRGB, das ist ja schon. Nee, das ist halt ein Farbstandard. Das ist nicht das SVHS, was ihr vielleicht meint, sondern es ist ein Farbstandard und das ist richtig, weil ich hasse Falschfarben. Und normalerweise heißt es, oh, da ist ja ein Braunstich oder ein Grünstich. Nee, doch, Braunstich ist da drin, ja. Und nee, ist überhaupt nicht. Und auch kein Rotstich, sondern das ist die echte Farbe. Und wenn man das eben auf Vibrant stellt, wie eben bei vielen AMOLED-Smartphones voreingestellt ist, dann hat man halt ein Falschfarben-Display. Und das kann ich überhaupt nicht haben. 6,43 Zoll Größe, 2400 mit 1080 Pixel, das sind 410 ppi, ausreichend meiner Meinung nach 20:9. Bildwiederholrate 90 Hertz. Okay, also ja, ziemlich Standard momentan. Ein Preis gewinnt es da natürlich nicht, sondern aber auch keine schlechten Werte. Ja. Gut, die 65 Watt Schnellladung, die können die sich schenken. Das Thema hat man schon mal. Hier kommt mein normales 2,4 Ampere 5 Volt USB Standard Ladenetzteil zum Einsatz und so viel Zeit habe ich eben gerade noch. Die Kameras, ja, die Kameras, das war der einzige Punkt, wo ich ein bisschen gestockt habe. Ja, also ich hätte mir da schon ein klein wenig bessere Kamera gewünscht, aber ganz ehrlich, hinsichtlich der zu erwartenden Schnüffelei auf dem Smartphone, frage ich mich eh, ob innerhalb der Laufzeit dieses Gerätes überhaupt noch Bilder gespeichert werden oder gemacht werden mit meinem Smartphone dann über die ganze Laufzeit. Es wird sich ja erst noch zeigen. Auf jeden Fall, gut, man kann da was mit anfangen, also schlecht ist die Kamera nicht, aber auch hier, ne, ich meine, man gewinnt damit natürlich keinen Blumentopf. 50 Megapixel Hauptkamera mit einem Sony IMX766 Prozessor, Chip, das ist schon mal gut, ja, Pixelgröße, und 6 Linsen drin, auch das ist okay, OIS, das ist wichtig, ja, dann die Ultraweitwinkelkamera, das ist genau der Knackpunkt. Also ich habe ja schon gesagt, Ultraweitwinkelkamera müsste eigentlich schon bessere Auflösung oder zumindest die gleiche Auflösung haben wie die Hauptkamera. Warum? Weil auf der Ultraweitwinkelkamera mehr zu sehen ist, weil es ein weiteres Sichtfeld hat. Aber was ist es? 8 Megapixel statt 50 Megapixel. Warum? Warum? Ja. Jetzt weiß ich nicht genau, was die Software damit macht. Vielleicht kombiniert die das, aber ehrlich gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass das eine ausgeklügelte Software da drauf ist. Dann noch das Mono-Objektiv. Ich meine, das kann man sich komplett schenken. 2 Megapixel Mono-Objektiv, ich weiß nicht, was man da heutzutage noch mitmachen will. Offenbar wird es hier genutzt, um die Kontraste etwas besser zu machen. Das heißt, das Gerät kann dann intern in speziellen Aufnahmemodis eben noch ein zusätzliches Monobild machen, ja, und kann dann anhand von diesen Flächen herausfinden, wo könnte der Kontrast noch etwas verbessert werden und das dann eben tun. Aber ansonsten, ja, für mich ist das ehrlich gesagt mal wieder leider ist ein Single-Kamerasystem. Weil diese Ultraweitwinkel mit 8 Megapixel, die werde ich nie nutzen. Nie. Ja, weil, das ist ja Wahnsinn. Dann nehme ich lieber 2 Bilder nebeneinander auf, ja, oder mache einen Panoramashot, ja, als dass ich eine Ultraweitwinkelkamera nehme mit nur 8 Megapixel. Ja, keine Ahnung. Na gut, okay. Dual-LED-Blitz. Zoom ist natürlich dann rein digital, von daher kann man es gleich vernachlässigen. Bei der Video, bei den Videodaten finde ich es schon wieder recht bemerkenswert, ganz interessant. Also das Teil kann 4K-Video aufnehmen mit 30 Bildern pro Sekunde, damit natürlich besser als hier bei meinem Smartphone momentan. 1080p Video mit 30 oder 60 Bildern pro Sekunde, was ich auch sehr gut finde. 60 Bilder pro Sekunde, 1080p ist wirklich eine faszinierende Sache. Sieht butterweich aus und es ist eine gar nicht so weit zu unterschätzen. Super Zeitlupe, 1080p Video mit 120 Bildern pro Sekunde oder 720p mit 240 Bildern pro Sekunde. Auch das ist gar nicht so schlecht. Zeitraffer bei 1080p möglich. Das heißt also, da ja, schneller machen, macht alle so und so viel Sekunden oder Minuten ein Bild und dann wird es aneinandergereiht und damit kann man auch faszinierende Aufnahmen machen. Keine Ahnung, warum die da keine 4K-Videos ermöglicht haben, aber okay, so ist es nun mal. Video-Editor, KI-Foto-Optimierung, KI-Video-Optimierung und Dual-View-Video. Und das, Leute, das finde ich sehr, sehr schön. Das habe ich auch noch diese Woche beim anderen Gerät entdeckt und habe noch gedacht, das ist ja genial. Und dann sehe ich, Mensch, das ist ja auch bei diesem Nord 5G vorhanden. Ganz cool. Dual View Video heißt, die Kamera hinten und die Front-Facing-Kamera, ja, kann gleichzeitig benutzt werden. Gar nicht so schlecht. Weil wir gerade bei der Frontkamera sind, das ist ein Sony IMX 615 Prozessor, Chip, warum sage ich immer Prozessor? Chip, ja, CCD. Und der hat, ein CCD, nein, ich glaube, es ist ein IMAX, egal, Megapixel 32, Leute, 32 für eine Front-Facing-Kamera, ups, ja, also, war ja, ja, kann man das auch runterschalten? Ich möchte nicht, dass die vielen Falten gesehen werden, ja, also bitte. und auch hier Video, möglichst 1080p mit 3 Bildern pro Sekunde, das dürfte für eben normale Videotelefonie mehr als ausreichend sein. LTE-Unterstützung, klar, das Teil hat auch 5G, ne? Und damit ist natürlich auch sehr, sehr schön für die Gebiete, wo schon versorgt sind, zukunftssicher. Das finde ich alles sehr, sehr gut und muss sagen, ja, damit bin ich zufrieden. Unterstützt auch ein ganz breites Band an Frequenzen, sollte also in Europa keine Probleme geben. Ist übrigens kein irgendwie Grauimport oder sonst was, sondern das direkt für hier für Europa im Vertrieb von OnePlus. Ja. Also ich habe nichts importiert oder so, sondern hier ganz normal bestellt im deutschen Shop von OnePlus. WLAN, bis dieses Wi-Fi 6, ja, MIMO, 2x2 MIMO ist mit dabei, ACAX, also alles, was man so braucht, Bluetooth 5.2 unterstützt Aptx HD, zum Glück auch LDAC und AAC, denn ich möchte die LDAC-Qualität auf meinem mit meinem Sony-Kopfhörer nicht missen. Das ist nämlich absoluter Hammer, wesentlich besser als Aptx HD von AAC, wo man es gar nicht sprechen. NFC-fähig, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou und NAVLC. Also letzteres habe ich überhaupt nicht gekannt. Muss ich mal noch recherchieren, was das zu bedeuten hat. Ja gut, die Sensoren schenke ich mir jetzt, ist alles drin. Üblich, ja. Dual Nano SIM Steckplatz. Ja, auch das finde ich ganz gut, dass eben so ein Dual Steckplatz drin ist. Kann man wieder beide Karten reinmachen. Ja, ansonsten gibt es sonst noch was. Dual-Stereo-Lautsprecher, das ist interessant. Und Unterstützung von Rauschunterdrückung, auch das sollte eine interessante Sache sein. Gut, im Multimedia-Format ist eigentlich alles wie gehabt. FLAC, Ogg-Vorbis, natürlich auch mit dabei. Die Videoformate VP9 werden auch unterstützt. Und ja, also damit ist alles abgegolten. Ne? Ja, was will man mehr? Es kommt, wie gesagt, mit so einer speziellen Limited Edition Halterung, ja, und eben auch ein zusätzliches Silicon Case. Das ist diese Pac-Man Edition also. Und da bin ich eben gespannt, wie das Teil ist. Ein Erfahrungsbericht werdet ihr dann natürlich bekommen, sobald es eintrifft. Das kann allerdings dauern. Ich glaube nicht, dass es nächste Woche schon da ist, weil offiziell erscheint es erst morgen. Ja, ich konnte es schon vorher jetzt bestellen, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass das jetzt in den nächsten Tagen schon hier da ist. Aber ich bin recht begeistert von diesem Angebot, weil es richtig gut ist. Ja. Und ich kann nur sagen, 12 GB, 256 GB Speicher, das ist genau das Upgrade, auf das ich gewartet habe, ja, für einen wirklich guten Preis. Ja. Ob es dann auch was taugt, was es verspricht, das, wie gesagt, das werde ich euch dann noch ausführlich berichten. Ja. So, dann gehe ich mal eins weiter, bevor ich das vergesse. Huawei bringt ein eigenes Keyboard jetzt. Hab vorhin die Benachrichtigung bekommen und hab dann tatsächlich schon mal recherchiert. Das Silia Keyboard. Ja. Und das ist als Alternative natürlich zu Swift Key, das ja Microsoft gehört, und dem Gboard, was eben Google bringt. Natürlich musste jetzt Huawei auch mal das in Angriff nehmen. Die haben ja jetzt eigenes Maps-Programm. Ja, ist eigentlich ganz gut. Paddle Maps, wenn ihr es schon mal probiert habt. Wenn nicht, probiert es mal. Das ist ziemlich gut geworden. Das kann man auch für anderen Geräten installieren. Also die ganzen Google-Apps sind eigentlich jetzt ziemlich gut ersetzt worden. Und jetzt kommt eben auch logischerweise, das ist überfällig eigentlich, das Keyboard. Und das kommt eigentlich bei den Testern bisher gar nicht mal so schlecht an. Klar, da ist noch ein bisschen Feinarbeit zu machen. Damit dürft ihr raten, natürlich wo. Klar, bei der Worterkennung im Deutschen ist es na klar, ne? Ist ja immer so. Aber trotzdem ist es schon mal für diesen Anfang mehr als gut. Nicht schlecht. Ich meine, das ist schon eine große Geschichte, so ein Keyboard. Es wird auch da speziell darauf hingewiesen, auf den Datenschutz. Ja, klar, natürlich. Ich meine, ja, man muss halt eben klar dann eben Huawei vertrauen. Das ist eben bei den Keyboards so. Wenn man ein Google Keyboard nutzt, muss man eben Google Keyboard vertrauen. Und man kann zumindest mal sicher sein, dass die US-Dienste keine Daten bekommen von dieser Tastatur. Also wenn das zum Beispiel ein Punkt ist, dann kann ich das durchaus so unterstreichen, ja, mit dem Datenschutz. Aber ansonsten wäre ich da vorsichtig und würde mich da nicht so weit rauslehnen aus dem Fenster, denn irgendjemand hat schon theoretisch zumindest mal die Möglichkeit, ja, bei einer Tastatur eigentlich immer Schwierigkeiten zu machen, ja, weil ihr gebt ja mit der Tastatur auch eure Passwörter oft ein und so. Das, also alles, was ihr eintippt, kann quasi abgegriffen werden, zumindest in der Theorie. Das heißt, man braucht schon ein bisschen Vertrauen zu dem Anbieter der Tastatur. Ja. Ich habe zurzeit eine Open-Source-Tastatur drauf, nennt sich OpenBoard, aber ganz ehrlich, also die Worterkennung ist schon von Anfang an bis zum heutigen Tag einfach eine riesige Katastrophe. Und die Bedienung ist ebenfalls problematisch. Auch nur winzigste Fingerbewegungen beim Auswählen von vorgeschlagenen Wörtern. Und es wird einfach ein anderes Wort ausgewählt, was gar nicht da steht. Ja. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Jedenfalls das Cilia Keyboard macht einen sehr guten ersten Eindruck. Braucht eben aber auch noch ein klein wenig mehr Arbeit dran, um das zu einer wirklich perfekten oder zumindest einer sehr, sehr guten Tastatur zu machen. Ja. Dennoch, für nicht nur für Huawei-Nutzer ist das vielleicht eine interessante Alternative zu den bisher etablierten Tastaturen. Ja, dann Huawei ist ja jetzt endgültig von beiden auf diese, auf so eine, auf schon wieder eine neue Verbotsliste gesetzt worden. Und zwar die FCC darf keine Netztechnik mehr von Huawei lizenzieren. Grundsätzlich ist es nicht mehr möglich für die FCC. Das wurde jetzt per Gesetz verabschiedet. Damit ist natürlich die Tür erstmal zugeschlagen, und zwar ganz. Man schließt also die letzten Schlupflöcher. Ja, meiner Meinung nach ohne Grund, reine Willkür, reine Aktionspolitik. Aber ja, man hat halt gesehen, dass man ganz gewaltig den Hintern versohlt bekommt von Huawei, weil es nichts anderes gibt in den USA, was Huawei in der Qualität und der Verfügbarkeit von 5G-Netzen beispielsweise auch nur annäherndes Wasser reichen kann. Den Rest hat man dann bei den Smartphones gesehen. Klar, jetzt ist es natürlich schon wieder eine ganz andere Geschichte, aber gegen die damalige Mate-Reihe gab es nichts anzustinken, nicht umsonst war Huawei ja deutlich Marktführer. Das hat sich natürlich jetzt gedreht, nachdem eben Huawei die Lizenzen verloren hat. Aber Huawei gibt so einfach nicht auf, denn offenbar wird geplant, dass Lizenzen an andere Firmen gegeben werden, ja, damit diese dann trotzdem Handys bauen können. Also das ist eine wirklich interessante Geschichte. Also das heißt, die haben ihre Partner sozusagen, ja, und vergeben an diese Partner Lizenzen, um Smartphones zu bauen. Quasi mit der Technik, mit dem Know-how von Huawei. Diese Unternehmen sind aber erstmal nicht auf der Sanktionsliste. Dürfen diese Geräte also verkaufen. Inklusive Google Services. Ja. Gar nicht schlecht, die Idee. Natürlich kann das dann durchaus dazu führen, dass es so eine Art Katz-und-Maus-Spiel gibt. Also die kommen dann immer wieder auf die Sanktionsliste, aber das dauert immer. Ja, so schnell geht es nicht. So schnell arbeitet die Regierung nicht. Und dadurch können dann eben diese Geräte tatsächlich auf den Markt auch kommen. Ja, ich weiß noch nicht, ob sich das für bestimmte Anbieter dann lohnt, weil früher oder später werden sie dann wahrscheinlich auf dieser Liste landen und das ist dann natürlich schlecht für diese Firmen. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass es jetzt viele Firmen gibt, die aus dem Nichts heraus irgendwie entstehen, Smartphones auf einmal herstellen mit der Technik von Huawei und boom, ja, dann werden die vielleicht auf die Sanktionsliste gesetzt, dann melden die Konkurs an, aber die nächste Firma wird schon wieder aufgemacht, ja, mit diesen Dingen. Ehrlich gesagt, wenn man schon so ungerecht und unfair behandelt wird von der amerikanischen Regierung, dann kann man auch eine solche Reaktion durchaus machen, ja, und eben das Feuer bekämpfen, indem man lauter kleine Herde legt, ja, die dann eben letztendlich dazu führen, dass wieder Smartphones verkauft werden können und vielleicht auch Teile gekauft werden können. Das müssen wir dann aber auch mal anders sehen. Also im Prinzip ist es so, Huawei scheint abgeschlossen zu haben. Sie selbst wollen wohl die Smartphones nicht mehr selbst herstellen, jedenfalls nicht offiziell. Aber andere Firmen, wie gesagt, die können Teile zum Beispiel im Ausland bestellen. Ja, die sind nicht auf der Sanktionsliste, dann bekommen die. Und ich kann euch eins sagen, jeder Chiphersteller, auch die Chiphersteller in Südkorea, sind sehr, sehr froh, wenn sie Chips liefern können an Firmen in China. Kein Problem. Ja, die machen, einige dürfen es nur nicht, weil sie eben unter dieses US-Patentgesetz fallen, weil sie US-Technologie benutzen. Ich habe schon mal gesagt, wie absurd das ist, ja, wenn man, weil man eine Technologie benutzt, für etwas herzustellen von einem anderen Land. Das muss man sich vorstellen. Ja. Stellt euch mal vor, Deutschland würde den USA verbieten, einen Impfstoff herzustellen, ja, weil es mit deutscher Technologie passiert. Ja, zum Beispiel. Ne? Ja, ich sage nur BioNTech, Pfizer. Ne? Naja, egal. Auf jeden Fall, so sieht's aus. Gute Idee von Huawei. Huawei Go. USA No. Ich habe es ja schon mal gesagt. Ne? 5 Gründe, warum der Webseitenbetreiber Peter Holden von Talk Android sein Pixel 6 Pro zurückgegeben hat, hat er aufgeführt in einem Posting. Und das war der erste Teil von Pixel-User haben diese Woche nichts zu lachen. Willkommen zu der Show. Ja, was ist denn da passiert? Naja, also vorneweg mal, ich habe es vorhin schon gesagt, das Google Pixel 6 ist eins der besten Pixel-Geräte überhaupt und man muss sagen, Google hat zumindest mal gegenüber den anderen Pixel-Geräten, die wirklich eine Schande waren, wirklich unglaublich peinlich waren, ja, haben die hier seit dem Pixel 1 wieder ein gutes Pixel-Gerät rausgebracht. Ja. Da sind sich, glaube ich, die meisten einig. Aber gut heißt ja nicht unbedingt überragend. Die Konkurrenz ist groß. Ja. Also wenn man sich da zum Beispiel ein Samsung Galaxy S21 anguckt, S21 Ultra, und das vergleicht mit dem Pixel 6 Pro, ja, also schon mal grundsätzlich gibt es größere Ausstattung mit mehr Speicher, mehr RAM. Und naja, also ich meine, wirklich, so herausragende Sachen, außer vielleicht dieser Kamera, wobei da auch noch die Einschränkung ist, die AI-Kamera, nicht die Real-Kamera, das muss man auch mal sagen, ist da eigentlich nicht viel. Ja. Aber wie gesagt, trotzdem gut, ist ja auch, muss man auch sagen, ist ja auch noch zumindest mal ein klein wenig günstiger als das Samsung Galaxy S21 Ultra. Ja, das muss man auch sagen. Und deswegen, ja, also gar nicht so übel. Aber, das jetzt gesagt, es gibt Probleme. Es gibt viele Probleme. Und zwar mehr, als man es eigentlich von Google erwartet. Ich weiß, es wird immer auf Google geschimpft, wenn die neue Hardware rausbringen. Ne? Vielleicht erwartet man einfach von Google ein gewisses Maß an Perfektion. Aber das ist eben momentan nicht der Fall. Also Perfektion sucht man leider hier vergeblich. Ja. Und ich kann die Kritik teilweise verstehen, denn Google hat selbst gesagt, die wollen hier mit dem iPhone Schritt halten und beziehungsweise konkurrieren, direkter Konkurrent. Also da muss alles schon relativ gut klappen. Ich meine, nicht, dass das iPhone nicht auch Probleme hätte, ja, noch nöcher, aber es ist halt schon nicht so gut, wenn man als als Firma, die nur wenig Verkaufszahlen im Hardware-Bereich hat, und das ist nun mal so, Entschuldigung, nur, also Pixel bewegen sich in der Promille-Grenze, ja, Und dann will man eben so gegen Anbieter wie eben Samsung beispielsweise antreten, die ja am Tag mehr Smartphones verkaufen als die Pixel im ganzen Monat. Ja. Also es ist schon ja etwas hochgegriffen. Da muss man halt auch ein bisschen was bieten, ja. Und dann kommt so etwas zustande wie der Fingerprint-Sensor, der tatsächlich nur schlecht funktioniert. Das kann natürlich jetzt auch speziell bei der Person liegen. Ich habe es auch schon mal halt in der Wohnsicht gesagt. Also bei mir sind Fingerabdruckscanner eigentlich generell ein großes Problem, weil anscheinend verändern sich meine Fingerabdrücke laufend oder zumindest sind sie nicht lesbar. Ja, ich habe sehr trockene Haut und wenn ich dann öfters mal ins Wasser greife, dann sind die an manchen Tagen nicht mehr lesbar, also unmöglich. Nur letztens hatte ich zum Beispiel mal, habe ich das über eine Woche probiert, dass es wieder funktioniert. Normalerweise nach 3, 4 Tagen geht es irgendwie wieder, ja, so langsam, aber keine Chance. Es hat überhaupt nicht mehr funktioniert, auch nicht manchmal, sondern gar nicht mehr. Und dann musste ich eben tatsächlich den Fingerabdruck neu einscannen. Aber auch der macht wieder Probleme hin und wieder. Naja, gut, okay. Aber das ist so ein Ding. Vielleicht liegt es auch an diesem, am Peter Holden, ja, dass er so dieselben Probleme hat mit den Fingerabdrücken wie ich. Aber er sagt, und damit ist er nicht ganz alleine, dass der Fingerabdrucksensor unter dem Display sehr, sehr schlecht ist. Ja. Also. Die Chance, dass es klappt, schreibt er, ja, 4 Finger, ja, den gleichen Finger 4-mal registriert, ja, dann ist die Chance größer, dass man eben, ne, hier besser erkannt wird. Und dann gibt es immer noch eine 50-zu-50 Chance, dass das Gerät den Fingerabdruck nicht erkennt. Und da man das bei jedem Mal, also Handy, ne, aktivieren, machen muss, ja, ist das ein Riesenproblem. Ja, und dann muss man den PIN-Code eingeben. Also, schön ist was anderes. Schlimmer ist sogar noch bei den Sachen, wo es nicht mit PIN-Code geht. Ja, zum Beispiel Passwortmanager, PayPal oder verschiedene Banking-Software. Ja, da geht nichts mehr. Also kann man keinen Code eingeben. Also man kann natürlich sein Username, Passwort eingeben, aber so eine PIN, das geht nicht. Das heißt, man muss wirklich das komplette Passwort eingeben. Ja? So, und wenn man auch nur halbwegs an Sicherheit denkt, dann macht man sein PayPal-Passwort und sein Kreditkartenpasswort natürlich so, dass sie extrem lang, kompliziert und unmerkbar ist. Wenn man das nicht macht, dann hat man echt ein Problem. So, ja, was macht man normalerweise? Man speichert dann diese Passwörter natürlich in einem Passwortmanager und der ist gesichert. Dreimal dürft ihr raten, ja, mit Fingerabdruck. Ja, selbes Spiel. Wenn ihr dann das Passwort nimmt, ja, dann müsst ihr auch ein Höllenpasswort nehmen, ja, sonst könnt ihr es gleich vergessen. Ja? Weil dort sind ja dann alle eure Passwörter gespeichert. Wenn dieses Passwort nicht stark genug ist, dann habt ihr echt gelitten. Ja. Also, und deswegen, ne, Fingerabdruck unterwegs ist unbedingt erforderlich. Stellt euch mal vor, ihr steht an der Kasse, ne, und dann geht ihr, was weiß ich, in die Payback-App, ja, oder in die PayPal-App und ihr müsst dort das Passwort, euer PayPal-Passwort eingeben. Ja. Ihr wisst, was ich da meine, ne? Also dann ist es vorbei. Also, naja, egal. Okay, also jedenfalls, das ist ein wichtiger Punkt und alleine deswegen hat er geschrieben, hätte er das Gerät schon zurückgeschickt. Aber es gibt noch mehr. Für mich ganz uninteressant, aber für ihn wohl auch sehr, sehr wichtig, das langsame Laden. Denn von wegen mit diesen 30 Watt Wall Charger. Also maximal 22 Watt und das ist für ihn viel zu langsam. Ja? Und die Akkukapazität ist offenbar auch nicht ganz so hoch, wie das gerne genannt wird, denn das ist auch Grund 4. Ja? Die Jetzt habe ich eine übersprungen, komme ich aber gleich nochmal zu. Die Batteriedauer, Nutzungsdauer ist viel zu wenig für ihn. 4 Stunden Screen on Time und dann ist der Akku leer. Wow. Also ich weiß nicht, ob das bei allen so ist oder ob er jetzt nur ein Gerät hat, wo er ein Problem hat, aber 4 Stunden Screen an, dann muss man laden. Also müsste ich 3-mal am Tag laden. Ja, manchmal. Und das habe ich mit meinem Honor View 20 noch nicht geschafft. Da habe ich mal geschafft, 2-mal zu laden. Ja. Ah, zwischendurch zumindest, ne? Ganz leer, aber immerhin. Ja, Kun 3 ist dann das Adaptive Brightness Feature, das einfach nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Es macht, was es will. Diese AI-Trainer ist eine Katastrophe. Auch das hatte ich schon bei einem anderen Gerät mal bemängelt. Das hängt an der am Betriebssystem selbst. Das war das erste, was ich wieder ausgeschaltet habe. Adaptive Brightness Level, weil das ist Schrott. Das sieht man mal, dass eben AI manchmal eben doch nur ein besseres Wort ist für hätten die doch einfach eine dumme Funktion gemacht ohne AI, dann hätte es funktioniert. Aber wir machen es mit AI, ist cool, klappt aber nicht. Ja. Das heißt, irgendwelche ausgeklügelten, komplizierten Algorithmen berechnen, wann man das Telefon wo anschaltet, damit dann bei dieser und dieser starken Beleuchtung das Display so und so hell geregelt wird. Und es funktioniert eben genau nicht. Ja, stattdessen hätte man es einfach sollen so machen, Adaptive Brightness, das heißt, oder eine dynamische Brightness, so wie es immer war. Ja, das heißt, das Gerät misst anhand vom Sensor, von der Kamera, die Helligkeit, ja, und reguliert dann die Helligkeit auf dem Display. Das heißt, ist es draußen hell? Wird das Display heller? Ist es draußen dunkler? Wird das Display dunkler? Ganz einfach. Warum hat man das nicht so gelassen einfach? Ja, kapiere ich nicht. Nur weil einer gemotzt hat, ja, wenn er spielen will, dann muss es aber heller sein. Also muss das Teil auch lernen, ne? Wenn er die App öffnet um die Uhrzeit an der Location mit der Helligkeit, dann muss das Display aber ein bisschen heller sein. Wisst ihr, nee, also dann kann ich immer noch den Helligkeitsregler mal manuell verschieben. Naja, gut. 5, das ist ein ganzer Haufen von Gründen. Einmal, ja, zufällige Reboots, also einfach so rebootet das Gerät. Das Carrier-Netzwerk kann oft nicht gefunden werden. Music-Playback pausiert einfach zufällig, ja. Und Android Auto wird disconnected, obwohl das USB-Kabel angeschlossen ist. Das alles führt eben zu dieser großen Sache, die er eben nicht hat. Außerdem hat er noch eine Designkritik als Grund 6 angegeben, aber ehrlich gesagt, das schenke ich mir, weil das ist wirklich nur was ganz, ganz Persönliches. Keine Ahnung. Also ihr merkt schon, das war nicht ganz so toll, was da rauskam. Und dann kam noch eine andere Meldung, ebenfalls wieder ganz schlimm für die Pixel-User. Also das hat das Pixel 6 nicht verdient. Ja. Der Fingerprint-Sensor funktioniert nicht mehr, wenn das Pixel 6 vollständig entladen ist. Ihr habt es richtig gehört. Wenn der Akku von dem Gerät tatsächlich komplett leer ist, ja, dann funktioniert anschließend nach dem Aufladen, bis es wieder angeht, ja, funktioniert der Fingerprint-Scanner nicht mehr. Und zwar gar nicht mehr. Der einzige Weg, den nochmal zum Laufen zu kriegen, ist, ein Werksreset zu machen, wodurch natürlich all eure Daten und Apps und so weiter verschwunden sind und ihr das Gerät neu einrichten müsst. Also ich weiß nicht, ob das für wen das ein großes Ding ist. Also für mich ist das ein absolutes Chaos. Also ich weiß genau, wenn jetzt das neue Gerät kommt, ich werde wieder wochenlang mit Anpassungen und Einrichtungen beschäftigt sein, bis alles wieder so läuft, wie ich das gerne hätte, weil ich habe einfach kein 0815 Einrichtung, sondern ich habe eben meinen Custom Setup sozusagen. Ja, da muss alles stimmen und bis da alles wieder läuft, wird einige Zeit vergehen. Ja, und wenn ich mir vorstelle, das müsste ich dann immer und immer wieder machen, wenn ich mal vergesse das Handy. Also das ist schon ziemlich übel. Ich hoffe, dass Google da ziemlich schnell reagiert. Die wissen auch schon von dem Problem. Also es dürfte eine Lösung geben. Aber dass es überhaupt passiert, Mensch, Mensch, Mensch. Ich verstehe sowas gar nicht. Ein bisschen muss man doch gucken, dass die Software auch mal ein bisschen dicht ist, und nicht solche Scherze macht, ja. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht wollen die das wieder als Security-Feature verkaufen, ne? Also genau bei dem Fingerabdruck, Scanner haben die ja schon, warum der so langsam ist, warum das so langsam funktioniert. Offenbar auch so selten funktioniert, dass es eine Sicherheitssache wäre, ja, wegen Sicherheitserkennung, ja, um, ne, das ganze System abzusichern. Da sage ich, na, also wenn ein System so sicher ist, dass es nicht mehr funktioniert, dann brauche ich das System auch nicht. Ne? Also heftig, heftig. Und dass hier so passiert, also der Fingerprint-Sensor ist wirklich ein großes Problem bei dem Google Pixel 6. Mein lieber Scholli. Tja, und dann kam noch was. Da habe ich gedacht, okay, eigentlich kein großes Ding, aber warum passiert denn sowas? Warum passiert denn sowas? Es gab ja sowieso schon wieder ein paar komische Aussagen, ne? Wie zum Beispiel, ja, durch das Magic Eraser Feature, ne, kann man natürlich Fotos leichter fälschen. Das gehört verboten. Ja, und was passiert beim nächsten Update? Das Magic Eraser Feature ist weg. Erased. Ja? Nein, das darf doch nicht wahr sein. Google sagt da nichts dazu, von wegen, dass das Absicht war oder überhaupt, sondern die wissen von dem Problem. Ja, kommt einem bekannt vor, ne? Die wissen von dem Problem und wird so schnell wie möglich gefixt. Wie kann aber sowas passieren, dass ein Update verteilt wird, dass ein Feature, das stark beworben wird, ja, als das Feature, warum man sich ein Pixelphone kaufen soll, ja, auf einmal verschwindet? Also da würde ich schon gern genauere Stellungnahme wissen, ob das irgendwelche auch rechtliche Hintergründe hat. Ich habe ja schon mal gesagt, dass es zum Beispiel eine Software gibt, die nennt sich wie Fototusch oder Retouch oder so. Ja, Moment, habe ich gleich. Retouch, ja, oder Retouch, Touch, Retouch, ganz komischer Name. Das kann man, also von Advasoft ist das. Das könnt ihr euch herunterladen. Das funktioniert an jedem Android-Smartphone und da habt ihr genau dieses Feature wie bei der Google-Kamera-Software. Ja? Und das ist wirklich ausgezeichnet. Also, das ist wie Magie, ich habe es schon mal gesagt, und das funktioniert eben mit dieser Software. Sind da rechtliche Probleme aufgetreten? Dass eine Firma gesagt hat, hey, also jetzt ist aber mal gut, ihr baut ja das Feature ein, wir haben das Patent, ne, und so weiter, dass da irgendwas gab, oder was war das? War es doch durch die Kritik erstmal zurückgenommen worden, so von wegen, man kann Fotos fälschen? Oder was ist das? Also das ist schon alles sehr, sehr komisch. Ich meine, klar, man hört auch die Flöhusten, es kann auch einfach nur ein dummes Versehen gewesen sein, aber dann möchte ich auch wissen und gesagt bekommen, okay, das war ein Entwickler, der hat irgendwie was Falsches gegessen und hat ein totaler Mist gebaut, eine Version rausgehauen von der Kamera, wo dieses Feature nicht mehr drin ist. Warum es denn die Version gibt, keine Ahnung. Das ist dann die nächste Frage, aber ehrlich gesagt, die wäre mir dann auch egal, sobald es eine Stellungnahme dazu gibt. Warum? Das ist die Frage. Warum, warum ist die Banane krumm? Manchmal will man das auch wissen, ja. So, also jetzt die Pixel-Besitzer sind jetzt genug gestraft worden. Ja, schade eigentlich. Aber dennoch, wie gesagt, nochmal kurz, bei all diesen Problemen, die betrifft offenbar nicht alle Nutzer. Und von daher muss man auch sagen, ich weiß nicht, ob das immer überbewertet wird bei den Pixel-Geräten, solche einzelnen Meldungen. Kein Hersteller bleibt davon natürlich verschont. Das ist klar. Es gibt für fast jeden Hersteller irgendwas, wo er dann eben besonders stark beobachtet wird. Und da ist halt schon mal die Frage, ob das eben in Relation steht, weil ansonsten ist das Pixel ja eigentlich schon, Pixel 6 eigentlich ein gutes Gerät. Samsung Galaxy S22, das wird auch ein gutes Gerät werden, ja. Das wird wohl mit dem neuen angekündigten LPDDR5X-RAM ausgeliefert werden, ja. Dieser Chip, dieser RAM-Chip ist erst vor kurzem vorgestellt worden von Samsung. Da gibt es bis zu 64 Gigabyte Chips, ja. Die werden wahrscheinlich eher in Desktop-Computer eingesetzt als in Smartphones. Aber diese Chips gibt es eben auch für die Smartphones. Und durch diesen neuen RAM-Zugriff soll es 1,3 mal schneller sein als das normale LPDDR5-RAM. Also LPDDR5X ist da schneller und 20% weniger Strom verbrauchen, was ja heutzutage immer wichtiger ist bei den Chips in den Geräten. Wie gesagt, 64 GB pro Memory Package, das ist die größte Variante davon. Ich würde mir ja wünschen, dass die Hersteller auch tatsächlich mal auf die Idee kommen, größere RAM-Chips zu nutzen. Es nützt nichts, wenn Samsung immer diese neuen Hightech-Superchips anbietet für die Smartphones und kaum ein Hersteller nimmt die, weil sie immer noch denken, oh, 4 GB ist doch gut genug. Ja, also furchtbar. 8 GB ist heutzutage ja schon Minimum. Aber es spricht nichts dagegen, so einen 16 Gigabyte Chip LPDDR5X einzusetzen und damit eine riesige Leistung abrufen zu können auf dem Smartphone. Und ja, also auf jeden Fall in dem Galaxy S22, ja, da wird es wohl sowas geben. Ja, der wird diesen RAM-Chip benutzen, aber auch da ist natürlich die Frage, in welcher Größe, denn auch Samsung, ja, ist manchmal für eine Überraschung gut, allerdings im negativen Sinne, was die RAM-Ausstattung betrifft. Ja. Zumindest das Top-Modell darf man davon ausgehen, dass vielleicht Samsung sich dazu durchringt, beim S22 Ultra zum Beispiel, dann eben auch eine Version anzubieten mit 16 GB LPDDR5X RAM. Das wäre doch was. Ne? Ja. Nun gut. Das Honor 50, ja, das hat eben genau das Feature, was ich eben noch gesagt habe von diesem OnePlus Nord 2 5G Pac-Man Edition, nämlich dass man zwei Kameras gleichzeitig aufzeichnen kann. Das heißt, die Front-Facing-Kamera und die Kamera hinten. Ja, also Dual-View-Recording ist da möglich. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Warum? Das habe ich mich immer gefragt. Warum wird das nicht öfters gemacht? Ja, ich meine, dürfte das meiner Meinung nach nur ein reines Softwareproblem sein. Ja, oder doch Hardware. Ich weiß es nicht, warum das so selten gemacht wird. Jedenfalls bietet das natürlich einiges an lustigen Möglichkeiten, so dass zum Beispiel beim Interview, ja, kann man das Smartphone quasi auf die Mitte vom Tisch setzen und dann sieht man die Person selbst interviewt und die Person, die eben gegenüber sitzt, so dass eben der Zuschauer alles mitbekommen kann, ja. Ich weiß nicht, inwiefern man da das Bild also variieren kann, die Nutzung vom Schirm. Also da fände ich, man sieht hier jetzt nur ein geteiltes Bild, also so 50, also die eine Hälfte ist eben für die Frontkamera und die andere Hälfte ist eben für die Backkamera. Und da wäre man natürlich, es wäre natürlich schön, wenn man das zum Beispiel das Bild von der Frontfacing-Kamera etwas verkleinert, überblenden kann, also wie so ein Bild in Bild, ja, so dass man natürlich mehr von der Kamera hinten sieht, aber doch noch zum Beispiel das Gesicht von demjenigen, der eben hier das bedient. Übrigens, nicht nur das kann man machen, da gibt's auch noch ganz andere Möglichkeiten bei den Linsen, die momentan benutzt werden für die Front-Facing-Kamera und die Chips, die sind teilweise recht gut. Also zum Beispiel, wie gesagt, bei dem Nord Plus ist es ja ein 32 Megapixel. Ne? Also da könnte man zum Beispiel auch ein Gerät mal positionieren zum Beispiel an einem Racing Track bei BMX-Rennen oder Mountainbike-Abfahrten an entsprechenden Stellen positionieren. Denn dann könnte man, ohne dass jemand quasi die Kamera bedient, das Bild, wenn auf die Kamera zugefahren wird, ja, und dann, ja, wird das Bild, sieht man weiter, nachdem er vorbeigefahren ist, er sich entfernt von der Kamera. Also quasi die Rück- und Vorkamera gleichzeitig aufnehmen, ja, das ist der Sinn von diesem Feature. Und wenn man dann irgendwie, wenn dann irgendwas vorbei rast oder so, und dann gibt es natürlich einen sehr genialen Effekt, meiner Meinung nach. Das wäre eine tolle Geschichte und eine Anwendungsmöglichkeit, die sicherlich sehr, sehr interessant wäre. Also man muss nicht immer nur das Gesicht von demjenigen sehen, der jetzt aufnimmt. Es gibt auch noch andere Anwendungsmöglichkeiten für so ein Dual-View-Recording-System. Schön, dass das jetzt jedenfalls mal bei OnePlus und bei beim Honor 50 hier aufkommt. Und wie gesagt, vielleicht ist das ja auch tatsächlich nur ein Softwareproblem und es gibt vielleicht mal eine Software, die das grundsätzlich ermöglicht, auch bei anderen Kameras von Herstellern, die da nicht so weit denken, dass man sowas mal braucht. Ja, normalerweise sage ich immer mindestens einmal in der Sendung, wie Europa langsam abgehängt wird von den Firmen, weil die offenbar nicht mehr glauben, dass die Menschen in Europa technisch noch auf dem Stand, auf der Höhe der Zeit sind. Aber Samsung glaubt an Europa. Nämlich Samsung bringt das Galaxy S21 FE wohl nur in Europa raus. Na, ich weiß zwar nicht, ob das jetzt ein besonderer Glauben in die europäischen Technikfans ist oder ob man das ganz einfach abgewogen hat. Wo war das Galaxy S21 FE? Natürlich wegen dem wesentlich geringeren Preis, ja, denn hier bei uns oder hier erfolgreich, ja, und man sieht es natürlich klar, in Europa, ja, ist das eingeschlagen, richtig gut. Und so soll auch das Galaxy S21 FE dann eben in Europa kommen und dort einschlagen. Warum gibt es nicht auch noch woanders? Chipknappheit. Und da hat sich dann Samsung lieber für diesen Markt entschieden, weil hier das offenbar besser verkauft wird oder die Erwartungen größer sind, dass es hier verkauft wird, ja. Aller Voraussicht nach wird das eben, das ist ja die Fan Edition vom S21 und das heißt, man kann fast mit Sicherheit sagen, dass ein Snapdragon 888 da drin ist, mit bis zu 8 GB RAM, 256 GB Storage als Obergrenze, 6,4 Zoll AMOLED-Screen mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, In-Screen Fingerprint-Scanner und vermutlich auch eine IP68 Wasserdichtheitszertifizierung oder wie man das auch nennt und eine Triple-Kamera mit 12-Megapixel-Sensoren jeweils und das Ganze für 6,99, also ein guter Preis, ja, ein sehr guter Preis, also $699 steht hier, hoffen wir, dass das bei 699 Euro bleibt, keine Ahnung, warum der Dollarpreis steht, wenn es ja sowieso nur in Europa rauskommen soll, naja. Aber Es ist schmeichelhaft und die Europäer dürfen sich da freuen, weil die Fan Edition ist eben, wie gesagt, bei dem Vorgängermodell sehr gut angekommen. Eigentlich hat die Fan Edition genau den Preis gehabt, den ich eigentlich erwartet hätte, auch bei der regulären Version. Aber ja, muss man halt ein bisschen warten. Dauert dann etwas, bis das rauskommt, die Fan Edition. Klar, das S21 ist ja jetzt. Momentan zwar das aktuelle Modell, aber es ist schon eine Zeit lang auf dem Markt. Ne? S22 steht ja in den Startlöchern, sozusagen schon. Deswegen, klar, ist es natürlich so ein Zwischending. Ja? Im Prinzip die Technik von Anfang des Jahres, aber der Preis rechtfertigt das. Und meiner Meinung nach eine gute Balance zwischen Technik und Preis. Und offenbar sehen das eben in Europa auch mehr Leute so. Und deswegen kam das S20 FE gut an. Und ich bin ganz sicher, dass das S21 FE gerade jetzt in dieser Zeit auch gut ankommt. Ja? Und dass sie sich da auf Europa konzentrieren, das könnte auch bedeuten, dass sie genug Geräte produzieren können, um die Nachfrage zu decken, weil mittlerweile wird das wirklich ein großes Problem. Und ich bin auch froh, dass ich mich jetzt kurzerhand entschlossen habe für ein Smartphone, denn ich würde an eurer Stelle nicht mehr zu lange warten, wenn ihr in den nächsten Monaten ein Smartphone kaufen wollt. Denn das Problem wird die Chipknappheit sein, die die Preise nach oben treibt und gleichzeitig aber auch die Verfügbarkeit von den Geräten verschlechtert. Das heißt, einige Geräte werdet ihr wohl nicht einfach so kaufen können. Ja? Eine Hiobsbotschaft war übrigens für Sony-Fans. Also man hat ja geglaubt, naja, jetzt so langsam wird es besser mit der Verfügbarkeit von der PlayStation 5. Gut, mittlerweile dürften die meisten, die zum Start wollten, dürften die meisten jetzt auch eine haben, denke ich. Nur die Stückzahlen, die geplant waren zur Produktion, mussten hart revidiert werden. Eben wegen dieser Chip-Knappheit kann Sony noch nicht mal die PlayStation 5, noch nicht mal jetzt, ein Jahr nach dem Launch, ja, in Stückzahlen liefern. Und ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, wenn ihr jetzt nicht zuschlägt, dann kriegt ihr an Weihnachten keine. Ja, weiß nicht, wie es momentan ist, ob es momentan noch gibt. Ja, ich guck mal schnell bei dem Online-Anbieter, vor dem alle Angst haben, ne, weil das groß ist. Ja, ja, Moment mal. Sony PlayStation 5, yay. Was haben wir da? Ja, und verfügbar? Nein, derzeit nicht verfügbar. Die Version mit Laufwerk und nee, also ist nichts verfügbar. Nix Sony PlayStation. Also auch hier bei diesem großen Online-Versender nichts verfügbar. Reine Glückssache, sag's ja. Es ist wirklich traurig, aber ja, Sony kann auch nur bedingt was dafür. Geht nun mal nicht. Die Stückzahlen, die sie ja verkauft haben, war ja weit über den Erwartungen. Hat ja schon alle Rekorde gebrochen. Schade für Sony ist natürlich, und die werden sich da wirklich ärgern ohne Ende, dass sie nicht noch mehr verkaufen können. Die hätten riesige, unglaubliche Stückzahlen können verkaufen, ja. Aber geht halt nicht. Und wie gesagt, die werden sich selbst mehr ärgern als die Nutzer, die sich jetzt aufregen, weil sie immer noch keine PlayStation bekommen. Ja, weil der Nutzer will ja das Geld ausgeben, ne? Und bei Sony geht es darum, Geld zu verdienen, ja. Und den Markt zu beherrschen, das ist noch wesentlich schlimmer für die als für den einzelnen Nutzer. Das OnePlus 10 Pro, ja, das sind jetzt Renderings aufgetaucht. Übrigens, das ist mir aufgefallen, diese Woche, irgendwie war die ganze Woche nur voll mit Renderings. Überall, wo man hinguckt, Renderings hier, Renderings da. Deswegen habe ich auch Ich bin dazu übergegangen, nicht alles mehr zu erwähnen an Neuigkeiten, die auftauchen, auch zu manchen Top-Geräten, beispielsweise zum Galaxy S22, durch nicht jede kleine Einzelheit hier raushauen, weil es teilweise so absurd ist, jeder kleine, was weiß ich, Blitzer am Smartphone wird da eine eigene Newsmeldung gemacht. Mensch, Gott, dann warte mal halt mal. Das S22 wird schon ausreichend gut sein und ausreichend teuer sein, ja. Wie immer. Also da muss man im Vorfeld nicht schon sich auf den Kopf stellen und die wildesten Sachen hier raushauen. Das bringt alles nichts. Aber beim OnePlus 10 Pro habe ich da mal eine Ausnahme gemacht. Die Renderings interessieren mich auch also nicht ganz so stark. Ja. Gut, das, was hier dargestellt ist, ist ein Triple-Kamera-System auf der Rückseite, das mal ein bisschen anders angeordnet ist. Finde ich auch so gar nicht so schlecht. Ja. Aber die technischen Daten sind da eher noch interessanter, die zu erwartenden technischen Daten, ja. Also das heißt, es sind noch Gerüchte, aber hier soll ein 6,7 Zoll Fluid AMOLED Screen genutzt werden. Also übrigens, dieses Fluid AMOLED ist auch das, was beim OnePlus Nord eingesetzt ist. Ich sag, ich bin so ein bisschen ratlos. Fluid AMOLED, da tauchen wieder so Begriffe aus. Ich hab so das Gefühl, die Hersteller wollen irgendwie halt irgendwas Besonderes als Differenzfaktor vorbringen und nennen dann hier manche Sachen einfach anders, da obwohl kaum ein Unterschied besteht, ja. Und gut, es gibt hier Seiten, ja, Fluid AMOLED versus Super AMOLED okay, also ehrlich gesagt, das sind technische Spielereien, die eigentlich nichts über die Qualität vom Display selbst aussagen. Gut, also dieses AMOLED-Display hat jedenfalls 20:9 Aspect-Ratio mit 120 Hertz Refresh-Rate, hat einen oder soll einen Snapdragon 898 Chipsatz haben, damit wäre dieses Gerät natürlich eins von den schnellsten dann auf dem Markt, weil davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Also der 898, der wird bis an die Leistungsgrenze auch übertaktet werden durch die MediaTek-Konkurrenz. Der Dimensity 2000 ist ja in den Startlöchern und der soll ja angeblich schneller sein als der Snapdragon 898. Aber ich glaube, die haben da noch was im Petto. Die werden eben die 898er so hoch takten, wie es nur geht. Und dann haben die möglicherweise ein kleiner Geschwindigkeitsvorteil. Ob das gut geht, werden wir dann sehen. Das OnePlus 10 Pro soll es dann auch als 8 GB und als 12 GB Version geben mit 128 bzw. 256 GB Storage. Da hätte ich mir aber für so ein Top-Gerät ein bisschen mehr gewünscht. Als 12 GB RAM geht ja noch in Ordnung, aber 256 GB als Maximalausstattung, nee. Also 512 GB könnte es heute schon sein für ein Top-Gerät. Ja. Vor allem der erwartete Preis soll etwa $1069 sein, also könnte das wahrscheinlich auch in Euro so rechnen, muss man heutzutage sagen, schon mit Glück, ne? Also 1069 Euro und das ist natürlich schon ein ziemlicher Brocken und ich weiß nicht genau, ob da jetzt außer mit dem Prozessor das mit diesen Leistungsdaten eben gerechtfertigt ist, muss ich klipp und klar sagen. Naja, wir werden sehen. Das Xiaomi 12 Display, das soll eines von den besten auf dem Markt sein, was immer das auch dann letztendlich heißt. Auch das soll übrigens Snapdragon 898 haben. Und das Xiaomi 12 soll dieses 2K AMOLED Panel haben mit einer höheren Refresh-Rate als das Vorgängermodell und damit eben zu einem von den besten auf dem Markt gehören. Okay, damit wäre natürlich zumindest eine Sache mal beim Xiaomi geklärt. Ich weiß gar nicht, warum, ich weiß nicht, ob der es mitbekommen hat, aber je erfolgreicher das wird, Xiaomi wird, desto mehr schlechte Meldungen lese ich dabei. Also, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht auch von der schlechten Stimmung auf amerikanischen Tech-News-Seiten gegen alles, was aus China kommt. Mittlerweile, also diese Aufhetzkampagne hat ja gewirkt. Ja, und jetzt, ja, ich habe schon gelesen, alles nur kein China-Schrott. Ja. Ja, tatsächlich, habe ich gelesen. Alles nur kein China-Schrott. Okay, gut. Dann Ami-Schrott vielleicht. Müsst ihr das Doppelte bezahlen für noch weniger Leistung? Ist auch okay. Keine Ahnung. Oder holt euch gleich ein iPhone. Das ist made in California. Ja. Die Teile kommen trotzdem aus China und überall her, aber trotzdem egal. Ja, macht nichts. Ja, Hauptsache es ist made in California. Kann man sagen, ja, ich habe ein amerikanisches Smartphone. Yeah. Genau. Ich finanziere Welt. Nein, ich sag jetzt nichts. Gut, auf jeden Fall, Xiaomi ist auf dem richtigen Weg mit dem Display, weniger auf dem richtigen Weg mit dem Preis. Hier wird man auch wieder richtig hohe Preise erwarten. Mal sehen, was die Konkurrenz bringt. Motorola. Nein, Motorola ist keine amerikanische Firma mehr, sondern die wurden von Chinesen gekauft. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ist halt so, sorry, ne? wurden sie erst von Google gekauft und dann ab nach China zu Lenovo. Ja, und jetzt ist Motorola eben, zumindest die Smartphone-Sparte, eben dort angesiedelt. Aber das Edge 30 Ultra, das könnte ein interessantes Gerät werden. Ja, denn hier haben wir auch wieder eine deutliche Aufwertung gegenüber den alten Geräten. Ich meine, das mit Motorola ist es ja so eine Sache bisher, in letzter Zeit jedenfalls, waren die Sachen, was von Motorola kam, eher Mid-Range- und Low-End-Geräte. Ja, wirklich mies. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also da war nichts mehr an Highlights dabei, was ich eigentlich ganz schade fand, weil die Motorola hatte ja mal einen guten Namen. Ja, aber das muss man schon deutlich sagen, nach dem Verkauf zu Lenovo hat das doch ziemlich schnell stark nachgelassen. Ne? Jetzt allerdings mit diesem Motorola Edge 30 Ultra, Edge 30 Ultra, da könnten die sich zurückmelden in der Top-Liga. Ne? Denn gerüchteweise, ne, das wird erwartet, ein 6,6 Zoll Flat-Display mit einem Punch-Hole-Cutout. Ja? Also ein OLED-Panel, sehr wahrscheinlich, 144 Hertz Refresh Rate, HDR10 Plus Video, dann eine 50 Megapixel Hauptkamera, 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, das nenne ich mal eine Weitwinkelkamera, ja? Und naja, ein 2 Megapixel weitere Kamera, keine Ahnung, was das bedeutet, ja? Und dann kommt der Hammer. Eine 60-Megapixel Front-Facing-Kamera. Also wenn sich das bewahrheitet, dann hätte die Front-Facing-Kamera eine höhere Auflösung als die Hauptkamera hinten. Oh, shocking. Was ist denn da los? Also Motorola will hart in den Selfie-Business einsteigen. Ja, Wahnsinn. Also jedes Glamour-Girl muss unbedingt Motorola haben. Nur da kann man sich richtig cool abbilden. Ja. 60 Megapixel, Wahnsinn. Für Selbstdarsteller unverzichtbar. 5000 mAh Akku, ja, und die 50 Megapixel Hauptkamera soll eine OmniVision OV50A Linse haben und damit möglicherweise extrem gute Bilder erreichen, ja, und Samsung JN150 Ultraweitwinkelsensor. Mal gucken. Also man darf gespannt sein, ja, und das ist so gut wie sicher. Dieses Gerät soll auch ein Qualcomm Snapdragon 898 haben und damit ausreichend und beziehungsweise sehr, sehr schnell dürfte zu den Top-Geräten dann gehören, was die Geschwindigkeit betrifft. Abwarten, was der Preis sagt, keine Ahnung. Wenn Motorola es hinkriegt, einen guten Preis zu haben, dann könnte das hier wirklich das Flaggschiff werden. Es ist natürlich auch die Frage, wann es rauskommt. Kommt es noch dieses Jahr raus? Mal gucken. Ich glaube ja, aber hinsichtlich der Lieferprobleme mit Teilen, ja, ihr wisst ja, ist alles nicht mehr ganz so sicher, wie es früher einmal war. Und als ob es früher jemals sicher war, ein Erscheinungstermin. Naja. Also MediaTek will natürlich hier nicht zurückstecken mit seinen Prozessoren und zwei Flaggschiff-Prozessoren wird es noch geben gegenüber den Qualcomm. Und zwar in 2022, ich hätte fast gesagt dieses Jahr, aber es dauert noch ein bisschen, 2022, ja. Zwei Flaggschiff-Prozessoren sind geplant. Einmal der Dimensity 2000, der schon viele Vorschusslorbeeren bekommen hat. Erste Tests zeigen, dass der extrem, extrem schnell ist, ja. Und zwar so schnell, dass der sogar beim AnTuTu Benchmark eine Suspicious-Meldung gebracht hat und zum ersten Mal über 1 Million Punkte erreicht hat. Bei dem aktuellen Benchmark-Version 9.2.1. Und da wurde dann auch eine Nachricht angefügt, dass die Score abnormal ist. Ja, also, this score is abnormal. Mhm. Okay, also, das bedeutet, dass der Dimensity 2000 Prozessor too fast for AnTuTu ist. Ja. So hammerhart soll das Teil sein. Ich bin wirklich gespannt auf das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Snapdragon 898 und dem MediaTek Dimensity 2000. Aber wie gesagt, das wird nicht der letzte Flaggschiff-Prozessor sein für 2022. Da ist noch ein anderer. Da halten sie sich zwar bedeckt, sie sagen nur, es kommt einer. Und mal sehen, wie der dann wird. Es ist natürlich abzusehen, klar, Snapdragon wird auch noch einen Flaggschiff-Prozessor 2022 ankündigen, zumindest. Das ist so gut wie sicher. Aber hier will Dimensity, also MediaTek, auf jeden Fall mithalten und mit der Dimensity-Reihe so richtig zulangen jetzt. Ja. Das müssen sie auch, denn ich habe heute auch nochmal geguckt nach der nach der Hitliste, schnellste Smartphone und alle aktuellen Geräte, die momentan in dieser Liste sind, alle haben einen Snapdragon 888 Prozessor. Alle 10 Plätze, die vorderen, nur Snapdragon 888. Also das heißt, müssen schon noch ein bisschen was tricksen, ein bisschen was werkeln. Also kommen die nicht drum rum. Aber der Dimensity 2000, da bin ich wirklich gespannt, wie der den Markt aufmischt. Wenn auch nicht preislich, denn das wurde auch schon angekündigt, MediaTek wird ebenfalls teurer. Snapdragon allerdings auch. Ja, das Oppo-Tablet, zu guter Letzt, da habe ich auch noch ein paar Infos, ein paar Daten sind durchgesickert. Nicht, ob das jetzt in Europa rauskommt. Also in China wird es verkauft werden für $313 umgerechnet. Viel auszusagen hat es nicht. 6 GB RAM, 256 GB Storage. Das hört sich sehr verdächtig nach denselben Werten an wie das Xiaomi Pad 5. Ja. Das hat auch einen 120 Hz Refresh Rate Screen mit einem Snapdragon 870 Prozessor. Snapdragon 870, ich glaube auch, das ist identisch mit dem Xiaomi. Und ein LCD-Bildschirm wird da genutzt und Dualkameras. Auch auf der Rückseite mit 13 Megapixel und 8 Megapixel und ein natürlich eine Front-Facing-Kamera ist ebenfalls integriert für Videochat, ist ja ganz klar. Gut, wie gesagt, angesichts dessen, ich wollte es nur mal erwähnt haben, auch Oppo bringt jetzt ein Tablet heraus, aber ich gehe auch davon aus, dass das ein interessantes Gerät wird, wenn es denn überhaupt rauskäme für Europa. Das ist nicht sicher, von daher ist es natürlich reine Info ohne irgendwelche Aussagen, ob das für uns dann überhaupt interessant wird. Zu guter Letzt das S22. Da eine Sache wollte ich natürlich noch loswerden, die Preise. Die Preise sind jetzt raus beim S22. Ja. So wie ich das verstehe, sind diese Preise auch offiziell. Ja. Da steht hier Samsung Galaxy S22 Price Tags Announced. Wow. Ganz ja, offiziell hört sich das an, ja, okay, aber ob es stimmt, weiß ich noch nicht, ja, es gab noch keine Pressemitteilung, soweit ich weiß, von Samsung, aber gut, plausibel wären die, das S22 beginnt bei $849, das S22 Plus für $1049 und das S22 Ultra für $1299, jeweils die kleinsten Versionen. Wow. Job. Ja, also gut, die Preise, die hauen mich aus dem Grund nicht vom Sockel, weil sie zu erwarten waren. Aber sie sind natürlich unverschämt hoch. Vor allem natürlich für die Ultra-Variante, erkennt meine Einstellung dazu. Auch, klar, müssen wir mal überlegen, was dann diese Version mit 12 GB RAM und 512 GB Storage kostet. Ja. Weiß nicht, also irgendwo muss es ja auf einer Grenze sein, preislich. Ja, also, das ist ja sehr unanständig, sowas. Naja. Gut, das waren eigentlich die Newsmeldungen für diese Woche. Und jetzt komme ich dann auch zur App der Woche. Und das war vollkommen unerwartet. Ja. Auf einmal war die Vorregistrierung war da und ich konnte das Spiel installieren und es wurde Bubs Puzzle Blast. Ja. Zunächst mal ein recht simples Game. Warum wird das denn App der Woche? Ich meine, mittlerweile hat man ja von dieser Art von Spielen, ne, also so dieses Pop-Up-Game, also ne, sind nur ein paar Kugeln und je nachdem, wie viel gleichfarbige zusammen sind, wenn du drauf drückt, kriegt ihr Specials oder auch nicht. Ja. Und so geht man eben durch die Levels. Weil, könnt ihr euch noch an Bubble Bobble beziehungsweise Puzzle Blast und so erinnern, ich glaube, bei uns hieß es auch Bust a Move. Genau, Bust a Move hieß es bei uns auf der PlayStation. Und die hatten ja diese kleinen Chars da, die süßen. Ja, und deswegen auch Bubs Puzzle Blast. Ja. Und tatsächlich, ja, diese Charaktere kehren zurück. Übrigens auch mit der Musik, also einige Songs werdet ihr direkt erkennen, ja, aus diesen Games, von daher schon mal sehr, sehr gut und das gefällt mir optimal gut. Wir haben es schön aufgewertet, man kann jetzt seine Chars, seine Avatare ein bisschen aufmotzen, ja, und auch hier so eine Art Königreich erschaffen, ja, und die nennen es Mi-Runes, ja, diese Charaktere, ja. Und kann dann so weitergehen im Spiel. Natürlich, klar, In-App-Purchases, logisch, man hat nur eine gewisse Menge an Energie. Wenn die verbraucht ist, müsste man dann entweder ein Video angucken, ja, oder eben so bezahlen dafür, ne? Und man kann auch Items kaufen und man kann die ganze Werbung auch abschalten lassen, ne? So dass man keine In-App-Werbung mehr sieht. Das kostet auch Geld. Im Prinzip ist es die Menge an Werbung im Spiel ist durchaus begrenzt und hält sich in einem gesunden Maße. Wer dann trotzdem die Apps, die Ads ausschalten will, diese Werbung, kann das dann auch tun. Permanent kostet es, glaube ich, $4,99. Es ist nicht die Welt. Ansonsten kommt man durch das Spiel auch recht gut durch, ohne dass man jetzt wirklich hier einen Haufen Geld raushaut. Und da es ein relativ einfaches Spiel ist, kann man das eben auch mal ganz schnell kurz zwischendurch spielen. Ja, das Problem mit diesem kurz zwischendurch ist, dass das Spiel eben süchtig machend ist. Ja? Und man eben mit diesem kurz auf einmal stundenlang davor sitzt und Bälle platzen lässt. Ne? Also alles drin. Ne? Aber es ist gut. Sound stimmt, gut, Grafik kann man hier nicht so arg groß bewerten. Ne? Copyright ist von Taito, allerdings ist die Firma selbst ACT Games. Ja? Und das hat mich ein bisschen verwirrt. Ich habe erst gedacht, ist das ein Rip-Off? Haben die jetzt einfach die Charts geklaut? Aber nee. Developer, ja, ist eben ACT. Komischerweise ist der eben hier auch im Play Store genannt als, als Firma, als Ansprechpartner. Aber eigentlich ist es die Taito Corporation, ja, und published ist es von SMG Holdings. Also, aber es ist wirklich lizenziert, original. Und ansonsten, ich kann mir es nämlich schon vorstellen, das war die ganze Zeit hier sehr, sehr selten zu finden. Gegen Nachbauten von diesem Spiel wurde ja regelrecht vorgegangen. Es ist übrigens nicht das Spiel, was ihr jetzt von zum Beispiel Puzzle Bobble bzw. Bust a Move kennt, mit dieser Schleuder unten, wo man dann zielen muss und so. Das ist es nicht, sondern das ist wirklich, da poppt ihr auf die Blasen da drauf und dann platzen die und so weiter. Also das ist mehr so dieses Same Game, ne, nennt sich das wohl. Aber richtig gut gemacht und Sound, wie gesagt, cool. Motivation ist da, weil es eben die Chars sind. Wenn ihr die alten Spiele kennt, dann habt ihr sofort so ein Nostalgie-Feeling und das ist richtig cool umgesetzt. Bubs Puzzle Blast im Play Store kostenlos zum Download mit In-App Purchases, aber fair. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Die Links und auch ein paar weitere Informationen zu der Sendung findet ihr in den Shownotes. Irgendwo in eurem Podcast-Player müsst ihr die finden, ja, runterklappen und ja, dann seht ihr die Links. Und ja, dann könnt ihr die entsprechenden Seiten finden. Ja, damit bleibt mir nur eins zu sagen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.